2.5 Renger und Bonge GmbH, Inge Langer, Sanitär und Heizungen, Bad Salzunger Straße 48, 55 411 Bingen. Ranke und Menke KG, Frank Henkel, Softwarelösungen. Anke Heldrungenstraße 17b, 34 127 Kaufungen.